Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Dubliner von James Joyce. Aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Efeutag im Sitzungszimmer. Old Jack scharrte die Aschenglut mit einem Stück Pappe zusammen und streute sie bedächtig auf die weiß werdende Kohlenkuppe. Als die Kuppe dünn bedeckt war, verschwand sein Gesicht im Dunkeln. Doch als er sich daran machte, das Feuer erneut anzufachen, stieg sein kauernder Schatten an der gegenüberliegenden Wand empor und langsam tauchte sein Gesicht wieder hoch ins Licht. Es war das Gesicht eines alten Mannes, sehr knochig und behaart. Die feuchten blauen Augen blinzelten ins Feuer und der feuchte Mund ging bisweilen auf. Und wenn er sich wieder schloss, schmatzte er ein paar Mal mechanisch. Als die Aschenglut Feuer gefangen hatte, lehnte er das Stück Pappe an die Wand, seufzte und sagte: »So ist das besser, Mr. O'Connor.« Mr. O'Connor, ein grauhaariger junger Mann, dessen Gesicht von vielen Flecken und Pickeln entstellt war, hatte den Tabak für eine Zigarette gerade zu einem formvollendeten Zylinder gerollt, aber als er angesprochen wurde, machte er sein Werk, gedankenverloren, wieder zunichte. Dann begann er, den Tabak, gedankenverloren, von Neuem zu rollen, und nach kurzer Besinnung entschloss er sich, das Papier anzulecken. »Hat Mr. Tierney gesagt, wann er zurück ist?«, fragte er mit rauer Fistelstimme. »Keinen Ton.« Mr. O'Connor steckte die Zigarette in den Mund und begann, seine Taschen abzusuchen. Er holte einen Stapel dünner Pappkarten heraus. »Ich hole Ihnen ein Streichholz«, sagte der Alte. »Nicht nötig, geht schon so«, sagte Mr. O'Connor. Er nahm eine der Karten und las den aufgedruckten Text. »Städtische Wahlen, Bezirk Royal Exchange. Mr. Richard J. Tierney, PLG, erbittet bei der kommenden Wahl im Bezirk Royal Exchange höflichst die Gunst ihrer Stimme und ihrer Einflussnahme.« Mr. O'Connor war von Mr. Tierneys Bevollmächtigtem engagiert worden, um in einem Teil des Bezirks Stimmen zu sammeln. Aber da das Wetter ungünstig war und seine Stiefel Feuchtigkeit durchließen, saß er einen großen Teil des Tages im Sitzungszimmer in der Wicklow Street am Feuer zusammen mit Jack, dem alten Hausmeister. So hatten sie da gesessen, seit der kurze Tag wieder dunkel geworden war. Es war der 6. Oktober und draußen war es trübe und kalt. Mr. O'Connor riss einen Streifen von der Karte ab, hielt ihn ins Feuer und zündete damit seine Zigarette an. Dabei erleuchtete die Flamme ein dunkles, glänzendes Efeublatt an seinem Rockrevers. Der Alte beobachtete ihn aufmerksam, nahm dann das Stück Pappe wieder zur Hand und fächelte langsam das Feuer, während sein Gefährte rauchte. »Ach ja«, sagte er und nahm damit den Faden wieder auf. »Man weiß eigentlich nicht, wie man die Kinder großziehen soll. Wer hätte auch gedacht, dass er mal so werden würde? Ich habe ihn zu den Christian Brothers geschickt und überhaupt habe ich für ihn getan, was ich konnte, und dann säuft er so rum. Ich habe doch versucht, was Anständiges aus ihm zu machen.« Er stellte die Pappe resigniert zurück. »Wenn ich nicht ein alter Mann wäre, würde ich ihm schon Flötentöne beibringen. Ich werde den Stock nehmen und ihn verbläuen, solange ich mich auf den Beinen halten kann, wie ich das früher oft gemacht habe. Seine Mutter, wissen Sie, die setzt ihm allerhand Rosinen in den Kopf. Das verdirbt die Kinder gerade«, sagte Mr. O'Connor. »Allerdings«, sagte der Alte. »Und dann kriegt man dafür kaum, nur Unverschämtheit. Er tanzt mir auf der Nase rum, immer wenn er merkt, dass ich mir einen genehmigt habe. Wo soll denn das noch hinführen in der Welt, wenn die Söhne so mit ihren Vätern sprechen?« »Wie alt ist er?«, fragte Mr. O'Connor. 19, sagte der Alte. »Warum stecken Sie ihn denn nicht wohin? Aber ja doch. Habe ich diesen versoffenen Lümmel nicht dazu kriegen wollen, seit er aus der Schule ist? Ich kümmere mich nicht mehr um dich, sage ich. Du musst dir eine Arbeit suchen. Aber klar, wenn er eine Arbeit hat, ist es noch schlimmer. Er vertrinkt alles.« Mr. O'Connor schüttelte mitfühlend den Kopf und der Alte wurde still und starrte ins Feuer. Jemand öffnete die Tür des Zimmers und rief: »Hallo, ist das eine Freimaurerversammlung?« »Wer ist denn das?«, fragte der Alte. »Was macht ihr da im Dunkeln?«, fragte eine Stimme. »Sind das Sie, Heinz?«, fragte Mr. O'Connor. »Ja, was macht ihr da im Dunkeln?«, fragte Mr. Heinz und trat in den Lichtschein des Feuers. Er war ein großer, schlanker junger Mann mit einem hellbraunen Schnurrbart. Fallbereit hingen kleine Regentropfen an seiner Hutkrempe und der Kragen seiner Joppe war hochgeschlagen. »Na, Matt«, sagte er zu Mr. O'Connor, »wie läuft's denn?« Mr. O'Connor schüttelte den Kopf. Der Alte entfernte sich vom Kamin, humpelte im Zimmer umher und kehrte mit zwei Kerzenständern zurück, die er einen nach dem anderen ins Feuer stieß und zum Tisch trug. Ein kahles Zimmer wurde sichtbar, und das Feuer verlor all seine fröhliche Farbe. Die Wände waren bis auf den Druck einer Wahlrede kahl. In der Mitte des Zimmers war ein kleiner Tisch, auf dem Papiere gehäuft waren. Mr. Heinz lehnte sich an den Kaminsims und fragte, »Hat er sie schon bezahlt?« »Noch nicht«, sagte Mr. O'Connor. »Ich hoffe zu Gott, dass er uns heute Abend nicht im Stich lässt.« Mr. Heinz lachte. »Ach, er wird euch schon bezahlen, keine Angst«, sagte er. »Ich hoffe, er macht ein bisschen Dalli, wenn ihm die Sache ernst ist«, sagte Mr. O'Connor. »Was meinen denn Sie, Jack?« fragte Mr. Heinz spöttisch den Alten. Der Alte kehrte auf seinen Platz am Feuer zurück und sagte, »Haben tut es jedenfalls, nicht wie der andere Kesselflicker.« »Was für ein anderer Kesselflicker?« fragte Mr. Heinz. »Colgan«, sagte der Alte verächtlich. »Sagen Sie das, weil Colgan ein Arbeiter ist? Was ist der Unterschied zwischen einem guten, rechtschaffenen Maurer und einem Kneipier, hm? Hat der Arbeiter nicht genauso ein Recht wie jeder andere, im Stadtrat zu sitzen? Und zwar ein größeres Recht als diese Britenpinkel, die vor jedem, der einen Aufhänger an seinem Namen hat, immerzu den Hut ziehen. Habe ich nicht recht, Matt?« wandte sich Mr. Heinz an Mr. O'Connor. »Ich glaube schon«, sagte Mr. O'Connor. »Der eine ist ein einfacher, rechtschaffener Mann und vom Sesselhocker hat er nichts. Er will die Arbeit der Klasse vertreten. Dieser Kerl, für den ihr da arbeitet, der ist nur auf irgendein Pöstchen aus.« »Natürlich sollte die Arbeiterklasse vertreten sein«, sagte der Alte. »Der Arbeiter«, sagte Mr. Heinz, »bezieht die Schläge und sieht keinen roten Heller. Dabei, was produziert wird, produziert die Arbeiterschaft. Der Arbeiter sucht keine fetten Pöstchen für seine Söhne und Neffen und Vettern. Der Arbeiter wird die Ehre Dublins, nicht einem deutschen Monarchen zuliebe, in den Schmutz ziehen.« »Was soll das heißen?«, fragte der Alte. »Wisst ihr denn nicht, dass Sie Edward Rex mit einer Willkommensadresse begrüßen wollen, wenn er nächstes Jahr rüberkommt? Was sollen wir vor einem ausländischen König Kotau machen?« »Unser Mann stimmt nicht für die Adresse«, sagte Mr. O'Connor. »Er steht bei den Nationalisten.« »Ach so«, sagte Mr. Heinz. »Wartet's mal ab, ob er's wirklich tut. Ich kenne den. Es ist doch Schlitzöhrchen Tierney.« »Weiß Gott, vielleicht hast du recht, Joe«, sagte Mr. O'Connor. »Jedenfalls wünschte ich, dass er mit dem Kies auftaucht.« Die drei Männer wurden still. Der Alte begann Meeraschenglut zusammenzuscharren. Mr. Heinz nahm seinen Hut ab, schüttelte ihn und schlug dann den Joppenkragen nach unten, an dessen Revers ein Efeublatt sichtbar wurde. »Wenn dieser Mann noch am Leben wäre«, sagte er und zeigte auf das Blatt, »dann wäre von keiner Willkommensadresse die Rede.« »Das ist wahr«, sagte Mr. O'Connor. »Menschenskinder, Gott hab diese Zeiten selig«, sagte der Alte. »Da war doch noch Leben in der Bude.« Das Zimmer war wieder still. Dann schob sich ein geschäftiger kleiner Mann mit schniefender Nase und sehr kalten Ohren durch die Tür. Er ging schnell zum Feuer hinüber und rieb sich die Hände, als wolle er aus ihnen Funken schlagen. »Kein Geld, Kinder«, sagte er. »Setzen Sie sich hierher, Mr. Henshee«, sagte der Alte und bot ihm seinen Stuhl an. »Behalten Sie nur Platz, Jack, behalten Sie Platz«, sagte Mr. Henshee. Er nickte Mr. Heinz knapp zu und setzte sich auf den Stuhl, den der Alte freimachte. »Haben Sie die Anger Street fertig?«, fragte er Mr. O'Connor. »Ja«, sagte Mr. O'Connor und begann in seinen Taschen die Notizen zu suchen. »Waren Sie bei Grimes?« »Ja.« »Na und, wo steht er?« »Er wollte nichts versprechen. Er hat gesagt, ich verrate keinem, wie ich wähle. Aber ich glaube, er geht schon in Ordnung.« »Wieso?« »Er hat mich gefragt, wer ihn alles aufgestellt hat, und ich hab's ihm gesagt. Ich habe Pater Burkes Namen genannt. Ich glaube schon, dass das in Ordnung geht.« Mr. Henshey begann zu schniefen und sich die Hände mit enormer Geschwindigkeit über dem Feuer zu reiben. Dann sagte er, »Jack, um Gottes Willen, holen Sie uns ein paar Kohlen. Es müssen noch welche da sein.« Der Alte verließ das Zimmer. »Da ist nichts zu wollen«, sagte Mr. Henshey und schüttelte den Kopf. »Ich habe den kleinen Heini gefragt, aber er sagt, tja, ja, Mr. Henshey, wenn ich sehe, dass die Arbeit ordentlich vorangeht, dann werde ich Sie nicht vergessen, da können Sie sicher sein.« »So ein gemeiner kleiner Kesselflicker. Wie könnte er auch was anderes sein?« »Was habe ich Ihnen gesagt, Matt?« fragte Mr. Heinz. »Schlitzöhrchen Tierney.« »Ja, schlitzohrig ist er wie nur was«, sagte Mr. Henshey. »Er hat nicht umsonst solche kleinen Schweinsaugen. Der Teufel hole seine Seele. Könnte er nicht bezahlen wie ein Mann statt seinem »Tja, ja, Mr. Henshey. Ich muss mit Mr. Fanning sprechen. Ich habe eine Menge Geld ausgegeben.« »So ein gemeiner kleiner Höllenheini. Wahrscheinlich hat er die Zeit vergessen, wo sein kleiner alter Vater dieses Versatzgeschäft in der Mary's Lane hatte.« »Tatsache?« fragte Mr. O'Connor. »Mein Gott, ja«, sagte Mr. Henshey. »Haben Sie nie davon gehört? Und die Männer sind sonntags morgens, ehe die Kneipen auf waren, hingegangen und haben eine Weste oder eine Hose eingelöst. Jawohl. Aber der kleine alte Vater von Schlitzohr hatte immer eine schlitzohrige, kleine, schwarze Flasche oben in einer Ecke. Kapieren Sie jetzt? So ist das gewesen. Da hat er das Licht der Welt erblickt.« Der Alte kam mit ein paar Stücken Kohle zurück, die er auf dem Feuer verteilte. »Das ist eine schöne Bescherung«, sagte Mr. O'Connor. »Wieso erwartet er, dass wir für ihn arbeiten, wenn er nicht blecht?« »Ich kann es nicht ändern«, sagte Mr. Henshey. »Sicher stehen die Gerichtsvollzieher bei mir auf dem Flur, wenn ich nach Hause komme.« Mr. Heinz lachte, stieß sich mit den Schultern vom Kaminsims ab und schickte sich an zu gehen. »Das wird alles bestens, wenn König Eddie kommt«, sagte er. »Na Kinder, ich gehe jetzt erst mal. Bis dann, Wiedersehen.« Er ging langsam aus dem Zimmer. Weder Mr. Henshey noch der Alte sagten etwas. Doch als sich eben die Tür schloss, rief Mr. O'Connor, der verdrossen ins Feuer gestarrt hatte, plötzlich, »Wiedersehen, Joe!« Mr. Henshey wartete einige Augenblicke und nickte dann in Richtung Tür. »Nun sagen Sie mal«, sagte er über das Feuer hinweg, »was führt wohl unseren Freund hierher? Was will er?« »Ach, der arme Joe«, sagte Mr. O'Connor und warf seinen Zigarettenstummel ins Feuer. »Es geht ihm dreckig wie uns allen.« Mr. Henshey schniefte kräftig und spuckte so reichlich aus, dass er fast das Feuer löschte, welches zischelnd protestierte. »Wenn ich Ihnen mal offen meine persönliche Meinung sagen soll«, sagte er, »ich glaube, er ist einer aus dem anderen Lager. Er spioniert für Colgan, wenn Sie mich fragen. Gehen Sie doch mal hin und versuchen Sie rauszukriegen, wie die vorankommen. Die werden Sie nicht in Verdacht haben. Kapiert?« »Ach, der arme Joe ist eine ehrliche Haut«, sagte Mr. O'Connor. »Sein Vater war ein ehrlicher, respektabler Mann«, gab Mr. Henshey zu. »Der arme alte Larry Hines. Er hat zu seiner Zeit eine Menge Gutes getan. Aber ich habe große Angst, unser Freund ist nicht so ganz astrein. Verdammt, ich kann verstehen, dass es einem dreckig geht. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, wenn einer nasshauert. Könnte er sich nicht ein bisschen wie ein Mann benehmen?« »Ich zeig ihm die kalte Schulter, wenn er kommt«, sagte der Alte. »Soll er für seine eigene Seite arbeiten und nicht hier herumspionieren?« »Ich weiß nicht«, sagte Mr. O'Connor zweifelnd, während er Zigarettenpapier und Tabak herausnahm. »Ich glaube, Joe Heinz ist ein anständiger Mensch. Er ist außerdem ein gescheiter Kerl mit der Feder. Erinnert ihr euch noch an die Sache da, die er geschrieben hat? Einige von diesen Hillsiders und Fenian sind ein bisschen zu gescheit, wenn sie mich fragen«, sagte Mr. Henshey. »Soll ich euch mal offen meine persönliche Meinung über diese kleinen Witzbolde sagen? Ich glaube, dass die Hälfte von ihnen im Sold des Castle steht.« »Das kann man nie wissen«, sagte der Alte. »Aber ich weiß es ganz genau«, sagte Mr. Henshey. »Das sind Lohnschreiber vom Castle. Ich will nicht sagen, dass Heinz... Nein, verdammt, ich glaube, da steht er doch eine Idee drüber. Aber da gibt's so einen gewissen kleinen Adligen mit Silberblick. Ihr wisst, welchen Patrioten ich im Sinn habe. Mr. O'Connor nickte. Da habt ihr einen direkten Nachkommen von Major Sir, wenn's gefällt. Ja, das Herzblut von einem Patrioten. Das ist ein Kerl, der wird sein Land für 4 Pence verscheuern. Jawohl! Und auf die Knie gehen und dem Allmächtigen danken, dass er ein Land zu verscheuern hat. Es klopfte an die Tür. Herein, sagte Mr. Henshey. Ein Mann, der aussah wie ein armer Priester oder ein armer Schauspieler, erschien im Türrahmen. Die schwarze Kleidung war eng um seinen untersetzten Körper geknöpft, und man konnte nicht sagen, ob er einen Priester oder einen Laienkragen trug, weil der Kragen seines schäbigen Gehrocks, in dessen bloßliegenden Knöpfen sich das Kerzenlicht spiegelte, um seinen Hals hochgeschlagen war. Er trug einen runden Hut aus hartem schwarzem Filz. Sein von Regentropfen glänzendes Gesicht sah aus wie feuchter gelber Käse. Ausgenommen da, wo 2 rosige Flecken die Backenknochen andeuteten. Er öffnete plötzlich seinen sehr breiten Mund, um Enttäuschung auszudrücken. Und gleichzeitig riss er seine sehr hellen blauen Augen weit auf, um Freude und Überraschung auszudrücken. »Ach, Pater Kion«, sagte Mr. Henshey und sprang von seinem Stuhl auf. »Sind Sie's? Kommen Sie rein!« »Aber nein, nein, nein«, sagte Pater Kion schnell und spitzte dabei seine Lippen, als spräche er mit einem Kind. »Wollen Sie nicht da reinkommen und sich setzen?« »Nein, nein, nein«, sagte Pater Kion mit taktvoller, nachsichtiger, samtener Stimme. »Ich will Sie auf keinen Fall stören. Ich suche nur Mr. Fanning.« »Er ist um die Ecke im Black Eagle«, sagte Mr. Henshey. »Aber wollen Sie denn nicht hereinkommen und sich eine Minute setzen?« »Nein, nein, danke. Es war nur eine kleine geschäftliche Angelegenheit«, sagte Pater Kion. »Aber vielen, vielen Dank.« Er zog sich aus dem Türrahmen zurück und Mr. Henshey ergriff einen der Kerzenständer und ging zur Tür, um ihm hinabzuleuchten. »Ach, bitte keine Umstände.« »Nein, aber die Treppe ist so dunkel.« »Nein, nein, ich kann schon sehen. Vielen, vielen Dank.« »Geht es jetzt?« »Es geht. Danke sehr, danke sehr.« Mr. Henshey kehrte mit dem Kerzenständer zurück und stellte ihn auf den Tisch. Er setzte sich wieder ans Feuer. Eine kurze Weile war alles still. »Sagen Sie mal, John«, sagte Mr. O'Connor und zündete sich mit einer anderen Pappkarte seiner Zigarette an. »Hm? Was ist da eigentlich genau?« »Fragen Sie mich was Leichteres«, sagte Mr. Henshey. »Fanning und er scheinen dicke Freunde zu sein. Sie sind oft zusammen bei Kavanagh. Ist er überhaupt Priester?« »Ja, ich denke schon. Ich glaube, er ist, was man so ein schwarzes Schaf nennt. Wir haben Gott sei Dank nicht viele von der Sorte, aber immerhin ein paar. Irgendwie ist er ein unglücklicher Mensch.« »Und wie kommt er über die Runden?«, fragte Mr. O'Connor. »Das ist noch so ein Geheimnis. Ist er in irgendeiner Kapelle oder Kirche oder Institution oder...« »Nein«, sagte Mr. Henshey. »Ich glaube, er reist auf eigene Kosten.« »Gott verzeih mir«, fügte er hinzu, »ich dachte, er wäre das Dutzend Stout.« »Obwohl noch Aussicht ist auf was Trinkbares?«, fragte Mr. O'Connor. »Ich bin auch ganz ausgedörrt«, sagte der Alte. »Ich habe diesen kleinen Heini 3-mal gefragt«, sagte Mr. Henshey, »ob er ein Dutzend Stout draufschicken würde. Ich habe ihn eben nochmal gefragt, aber er lehnte in Hemdsärmeln an der Theke und klönte mit Alderman Cowley. »Warum haben Sie ihn denn nicht dran erinnert?«, fragte Mr. O'Connor. »Na, ich konnte doch nicht dazwischen kommen, während er mit Alderman Cowley redete. Ich habe gewartet, bis er mich mal ansah und gesagt, dieser bewusste Punkt da, über den ich mit Ihnen gesprochen habe, geht schon in Ordnung, Mr. Henshey«, sagt er. »Bestimmt hat's dieser abgebrochene Riese völlig vergessen. Irgendwas tut sich in dieser Ecke da«, sagte Mr. O'Connor nachdenklich. »Ich habe gesehen, wie die 3 sich gestern an der Ecke Suffolk Street den Mund fusselig geredet haben.« »Ich glaube, ich weiß, was die da treiben«, sagte Mr. Henshey. »Heutzutage muss man den City Fathers Geld schulden, wenn man Lord Mayor werden will. Dann machen Sie dich zum Lord Mayor. Bei Gott, ich denke ernsthaft daran, selber City Father zu werden. Was denken Sie? Wäre ich nicht der Richtige für den Posten? Mr. O'Connor lachte. Also, was die Schulden angeht, aus dem Mansion House kutschieren, sagte Mr. Hanshey, in meinem Würmelinpelz. Und Jack hier steht hinter mir mit einer gepuderten Perücke. Na? Und mich machen Sie zu Ihrem Privatsekretär, John. Ja, und Pater Kion mache ich zu meinem Privatkaplan. Das wird ein Familienverein. Wahrhaftig, Mr. Hanshey, sagte der Alte. Sie würden das mit mehr Stil machen als mancher von denen. Ich habe neulich mit dem alten Keegan gesprochen, dem Pförtner. Und wie gefällt dir der neue Herr, Pat, sag ich zu ihm. Jetzt ist nicht mehr viel Betrieb bei dir, sag ich. Betrieb, sagt er, der wird vom Geruch eines Öllappens leben. Und wissen Sie, was er mir gesagt hat? Also Gott sei mein Zeuge, ich wollte es ihm nicht glauben. Was? Fragten Mr. Hanshey und Mr. O'Connor. Er hat mir gesagt, was hältst du von einem Lord Mayor von Dublin, der sich zum Essen ein Pfund Kotelett holen lässt? So lebt man in besseren Kreisen, was? Sagt er. Wahr und wahrhaftig, sag ich. Ein Pfund Kotelett, sagt er. Und das ins Mansion House. Wahrhaftig, sag ich. Was für Leute sitzen eigentlich noch im Fett? An dieser Stelle klopfte es an die Tür und ein Junge steckte den Kopf herein. Was gibt's? Fragte der Alte. Vom Black Eagle, sagte der Junge, kam seitwärts herein und setzte einen Korb mit klirrenden Flaschen auf dem Boden ab. Der Alte half dem Jungen, die Flaschen vom Korb auf den Tisch zu transferieren und zählte sie nach. Als er fertig war, nahm der Junge seinen Korb über den Arm und fragte, irgendwelche Flaschen? Was für Flaschen? Fragte der Alte. »Willst du sie uns nicht erst mal trinken lassen?« fragte Mr. Hanshey. »Ich sollte nach Flaschen fragen.« »Komm morgen wieder vorbei«, sagte der Alte. »Hier, Junge«, sagte Mr. Hanshey, »spring doch mal zu O'Farrell rüber und bitte ihn, uns einen Korkenzieher zu leihen. Für Mr. Hanshey, sagst du. Sag ihm, dass er ihn gleich wiederkriegt. Lass den Korb da.« Der Junge ging hinaus und Mr. Hanshey begann sich fröhlich die Hände zu reiben und sagte, »Also, so übel ist er doch nicht. Immerhin steht er zu seinem Wort.« »Sind keine Gläser da?« sagte der Alte. »Darüber machen Sie sich mal keine Sorgen, Jack«, sagte Mr. Hanshey. »Schon mancher anständige Mann hat aus der Flasche getrunken. Auf jeden Fall ist es besser als nichts«, sagte Mr. O'Connor. »Er ist gar kein so schlechter Kerl«, sagte Mr. Hanshey. »Nur Fanning hat ihn so unter der Fuchtel. Auf seine lumpige Weise meint er es eigentlich gut.« Der Junge kam mit dem Korkenzieher zurück. Der Alte machte drei Flaschen auf und reichte den Korkenzieher gerade zurück, als Mr. Hanshey den Jungen fragte, »Willst du was trinken, Junge?« »Sehr gerne«, sagte der Junge. Der Alte machte mürrisch noch eine Flasche auf und reichte sie dem Jungen. »Wie alt bist du?« fragte er. 17, sagte der Junge. Da der Alte nichts weiter sagte, nahm der Junge die Flasche, sagte, »Bin so frei auf Ihr Spezielles, Sir«, zu Mr. Hanshey, trank den Inhalt, stellte die Flasche auf den Tisch zurück und wischte den Mund mit dem Ärmel ab. Dann nahm er den Korkenzieher und ging, irgendeine Grußformel murmelnd, seitwärts aus dem Zimmer. »So fängt das an«, sagte der Alte. »Wenn das erst mal einreißt«, sagte Mr. Hanshey. Der Alte verteilte die drei Flaschen, die er aufgemacht hatte, und die Männer tranken zugleich. Als sie getrunken hatten, stellte jeder seine Flasche in Reichweite auf den Kamin und holte befriedigt tief Luft. »Ja, ich hab heut auch allerhand was weggeschafft«, sagte Mr. Hanshey nach einer Pause. »Wirklich, John? Aber ja, in der Dawson Street habe ich ihm ein oder zwei sichere Kandidaten aufgetan, Crofton und ich. Unter uns Crofton. Natürlich ist er ein anständiger Kerl, aber als Wahlhelfer taugt er gar nichts. Er kriegt kein Wort heraus. Er steht da und starrt die Leute an, während ich das Reden besorge.« Hier traten zwei Männer ins Zimmer. Einer von ihnen war ein sehr dicker Mann, dessen blaue Sergekleidung in Gefahr schien, von seiner abschüssigen Figur zu rutschen. Er hatte ein großes Gesicht, dessen Ausdruck dem eines jungen Ochsen ähnlich sah, blaue Glotzaugen und einen angegrauten Schnurrbart. Der andere, viel jünger und schmächtiger, hatte ein schmales, glatt rasiertes Gesicht. Er trug einen sehr hohen Doppelkragen und eine Melone mit breiter Krempe. »Tag Crofton«, sagte Mr. Henshaw zu dem Dicken, »wenn man vom Teufel spricht.« »Wo kommt denn der Saft her?«, fragte der junge Mann. »Hat die Kuh gekalbt?« »Natürlich, Lyons erspäht zuerst die Flasche«, sagte Mr. O'Connor lachend. »Ist das die Art, wie ihr Wahlpropaganda macht?«, sagte Mr. Lyons. »Und Crofton und ich kümmern uns draußen in der Kälte und im Regen um Stimmen?« »Ach, gehen Sie zum Teufel«, sagte Mr. Henshaw. »Ich kriege in 5 Minuten mehr Stimmen zusammen, als ihr zwei beide in einer Woche.« »Machen Sie 2 Flaschen Stout auf, Jack«, sagte Mr. O'Connor. »Wie denn?«, fragte der Alte, »wenn kein Korkenzieher da ist.« »Passt mal auf«, sagte Mr. Henshaw und stand schnell auf. »Habt ihr schon mal diesen kleinen Trick gesehen?« Er nahm 2 Flaschen vom Tisch, trug sie zum Feuer und stellte sie auf den Kamineinsatz. Dann setzte er sich wieder ans Feuer und trank erneut aus seiner Flasche. Mr. Lyons setzte sich auf die Tischkante, schob den Hut in den Nacken und ließ seine Beine baumeln. »Was ist meine Flasche?«, fragte er. »Die Pulle da«, sagte Mr. Henshaw. Mr. Crofton setzte sich auf eine Kiste und blickte unverwandt zu der anderen Flasche auf dem Kamineinsatz. Er schwieg aus 2 Gründen. Der erste, allein schon ausreichende Grund war, dass er nichts zu sagen hatte. Der zweite, dass er seine Gefährten für unter seiner Würde hielt. Er war Wahlhelfer für Wilkins gewesen, den Konservativen. Aber als die Konservativen ihren Mann zurückgezogen und, das kleinere von 2 Übeln wählend, dem nationalistischen Kandidaten ihre Unterstützung gegeben hatten, war er engagiert worden, um für Mr. Tierney zu arbeiten. Nach ein paar Minuten hörte man ein apologetisches Pock, als der Korken aus Mr. Lyons Flasche flog. Mr. Lyons sprang vom Tisch, ging zum Feuer, nahm seine Flasche und trug sie zum Tisch zurück. »Ich hatte Ihnen gerade erzählt, Crofton«, sagte Mr. Henshaw, »dass wir heute eine ganz schöne Menge Stimmen zusammengekriegt haben.« »Wen habt ihr gekriegt?«, fragte Mr. Lyons. »Also erstens habe ich Parks gekriegt, zweitens habe ich Atkinson gekriegt und dann habe ich Ward in der Dawson Street gekriegt. Das ist ein feiner alter Kerl, ein richtig gehender alter Dandy, ein alter Konservativer.« »Aber ist Ihr Kandidat nicht Nationalist?«, fragt er. »Er ist ein ehrenwerter Mann«, sage ich. »Er ist für alles, was diesem Land nützt. Er ist ein großer Steuerzahler«, sage ich. »Er hat ausgedehnten Hausbesitz in der Stadt und 3 Geschäftslokale. Und ist es nicht sein eigener Vorteil, die Steuern niedrig zu halten? Er ist ein angesehener und geachteter Bürger«, sage ich, »und ein Poor Law Guardian. Und er gehört keiner Partei an, ob gut, schlecht oder weder noch. So muss man mit denen reden.« »Und was ist mit der Grußadresse an den König?«, fragte Mr. Lyons, nachdem er getrunken und mit den Lippen geschmatzt hatte. »Nun hören Sie mal gut zu«, sagte Mr. Henshaw. »Was wir in diesem Land brauchen, wie ich dem alten Ward gesagt habe, ist Kapital. Dass der König herkommt, wird bedeuten, dass Geld in dieses Land fließt. Die Bürger von Dublin werden davon profitieren. Sehen Sie sich die ganzen Fabriken unten an den Quays an. Nichts zu tun. Sehen Sie sich das ganze Geld an, das es im Land geben würde, wenn wir nur die alten Industrien alle in Gang bekämen. Die Mühlen, die Werften und Fabriken. Kapital ist es, was wir brauchen.« »Aber nun schauen Sie mal, John«, sagte Mr. O'Connor. »Warum sollten wir den König von England willkommen heißen? Hat nicht Parnell selbst? Parnell«, sagte Mr. Henshaw, »ist tot. Also ich sehe die Sache so. Hier der Bursche, der kommt auf den Thron, nachdem seine alte Mutter ihn davon abgehalten hat, bis er grau war. Er ist ein Mann von Welt und er meint's gut mit uns. Er ist ein netter, anständiger Kerl, wenn er mich fragt, und hat keine Sputzen im Kopf. Er sagt sich einfach, die Alte hat diese wilden Iren nie besucht, Jesus, ich war selber, und guck mir mal an, wie die so sind. Und wir sollen den Mann beleidigen, wenn er zu einem freundschaftlichen Besuch hier rüberkommt? Ne? Habe ich nicht recht, Crofton?« Mr. Crofton nickte. »Aber schließlich«, sagte Mr. Lyons streitbar, »ist König Edwards Leben nun nicht eigentlich, Sie wissen. Lass die Vergangenheit ruhen«, sagte Mr. Henshaw. »Persönlich bewundere ich den Mann. Er ist nur ein gewöhnlicher Allerweltskerl wie Sie und ich. Er trinkt gern sein Glas Grog und treibt's vielleicht ein bisschen wüst. Und er ist ein guter Sportsmann. Verdammt nochmal, können wir Ihren denn nicht fair sein? Das ist alles schön und gut, sagte Mr. Lyons. Aber nun nehmen Sie mal den Fall Parnell. Du lieber Himmel, sagte Mr. Henshey, wo ist denn da die Parallele in den beiden Fällen? Was ich meine, sagte Mr. Lyons, ist das. Wir haben unsere Ideale. Warum also sollten wir so einen Mann willkommen heißen? Glauben Sie etwa, dass Parnell nach dem, was er getan hatte, der geeignete Führer für uns war? Und warum sollten wir es denn bei Edward dem Siebenten tun? Heute ist Parnells Todestag, sagte Mr. O'Connor, und wir wollen doch kein böses Blut aufkommen lassen. Wir alle achten ihn jetzt, wo er tot und von uns gegangen ist, sogar die Konservativen, fügte er zu Mr. Crofton gewandt hinzu. Bock! Der säumige Korken flog aus Mr. Croftons Flasche. Mr. Crofton stand von seiner Kiste auf und ging zum Feuer. Als er mit seiner Beute zurückkehrte, sagte er mit tiefer Stimme, »Unsere Seite des Hauses achtet ihn, weil er ein Gentleman war.« »Recht haben Sie, Crofton«, sagte Mr. Henshey hitzig. »Er war der Einzige, der diesen Affenstall in Ordnung halten konnte. Kuscht, ihr Hunde, nieder, ihr Köter!« So sprang er mit denen um. »Herein, Joe, herein«, rief er, als er Mr. Heinz in der Tür erblickte. Mr. Heinz kam langsam herein. »Machen Sie noch eine Flasche Stout auf, Jack«, sagte Mr. Henshey. »Ach ja, es ist kein Korkenzieher da. Hier, langen Sie mir eine rüber und ich stelle sie ans Feuer.« Der Alte reichte ihm noch eine Flasche und er stellte sie auf den Kamineinsatz. »Setzen Sie sich, Joe«, sagte Mr. O'Connor. »Wir sprechen gerade vom Chief.« »So ist's«, sagte Mr. Henshey. Mr. Heinz setzte sich auf die Tischkante neben Mr. Lyons, sagte jedoch nichts. »Da ist jedenfalls einer«, sagte Mr. Henshey, »der ihn nicht verleugnet hat. Bei Gott, das muss man Ihnen lassen, Joe. Nein, bei Gott, Sie haben zu ihm gehalten wie ein Mann.« »Ach, Joe«, sagte Mr. O'Connor plötzlich, »tragen Sie uns doch mal diese Sache vor, die Sie geschrieben haben. Sie wissen doch, haben Sie es da?« »Ach ja«, sagte Mr. Henshey, »tragen Sie uns das vor. Haben Sie das mal gehört, Crofton? Dann hören Sie sich's an. Hervorragend.« »Na kommen Sie«, sagte Mr. O'Connor, »schießen Sie los, Joe.« Mr. Heinz schien sich zunächst nicht zu erinnern, welches Stück sie meinten. Aber nach einigem Nachdenken sagte er, »Ach, dieses Stück. Aber das ist doch alt jetzt.« »Heraus damit, Mann«, sagte Mr. O'Connor. »Psst, psst«, sagte Mr. Henshey. »Also, Joe.« Mr. Heinz zögerte noch ein wenig. Dann nahm er in dem eingetretenen Schweigen den Hut ab, legte ihn auf den Tisch und stand auf. Er schien das Stück im Geist zu rekapitulieren. Nach einer ziemlich langen Pause verkündete er: Der Tod Parnells, 6. Oktober 1891. Er räusperte sich ein paar Mal und begann zu rezitieren. Tod. Unser ungekrönter König, tot. O Erin, trauern musst du nun und klagen, denn er ist tot, den eine Meuchelbande moderner Hypokriten hat erschlagen. Ermordet liegt er von den feigen Hunden, die er vom Sumpf zur Glorie erhob. Der Scheiterhaufen seines Königs ist es, wo Erins Traum und Hoffnung je zerstob. Ob in Palast, in Hütte oder Karte, es ist des ihren Herz an jedem Ort von Gram gebeugt, denn der sonst ihrens Schicksal geschmiedet hätte, ach, er ist hinfort. Sein Erin hätte er zu Ruhm geleitet, hätt seine grüne Fahne stolz geschwellt, Staatsmänner, Barden, Krieger hoch erhöht vor allen den Nationen dieser Welt. Er träumte, aber ach, ein Traum war's nur. Er träumte von der Freiheit, doch alsbald riss ihn Verrat, als er es fassen wollte, von dem Idol, dem seine Liebe galt. O Schande über jene Schurkenhände, die ihren Herrn erschlugen oder die ihn küssten und verrieten an die Meute serviler Pfaffen seine Freunde nie. Es komme ewig Schande über Schande auf die, die seinen hohen, hehren Namen mit Kot bewerfen und besudeln wollten. Er hat sie stolz verachtet, die Infamen. Er fiel, wie immer nur die Mächt'gen fallen, edel und furchtlos bis zu allerletzt. Mit Erins großen Helden früherer Zeiten hat ihn der Tod vereint, verbunden, jetzt. Kein Wort des Streites störe seinen Schlaf. Er ruht in Frieden, und kein Menschenleid, kein hohes Streben treibt ihn mehr voran, hin zu der Ruhmesgipfel Herrlichkeit. Sie haben es geschafft, er ist erschlagen. Doch Erin, höre zu, sein Geist, er mag sich wie der Phönix aus der Flamme heben, im Morgengrauen an jenem neuen Tag. Dem Tag, der uns das Reich der Freiheit bringt, wenn Erin glücklich dann des Freudenquells Labsal genießt, wird eine Bitterkeit im Becher sein, das Andenken Parnells. Mr. Heinz setzte sich wieder auf den Tisch. Als er mit dem Rezitieren fertig war, war alles still. Dann brach der Beifall los. Sogar Mr. Lyons klatschte. Der Applaus hielt eine Weile an. Als er zu Ende war, tranken alle Zuhörer still aus ihren Flaschen. Puck! Der Korken flog aus Mr. Heinz' Flasche, aber Mr. Heinz blieb gerötet und barhäuptig auf dem Tisch sitzen. Er schien die Einladung überhört zu haben. »Bravo, Joe«, sagte Mr. O'Connor und holte Zigarettenpapier und Tabakbeutel hervor, um besser zu verbergen, wie bewegt er war. »Was halten Sie davon, Crofton?« rief Mr. Henchy. »Das ist schön. Was?« Mr. Crofton sagte, dass es sehr schön geschrieben sei. Dubliner von James Joyce aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Efeutag im Sitzungszimmer mit Peter Fricke, Silvester Groth und Thomas Thieme. Ton und Technik: Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion: Katharina Agathos, Herbert Kapfer.